Hallo und willkommen zu Episode 3 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ja, hier ist wieder euer Host, Christian. Mir geht's gut. fangen wir gleich mal an, hätte ich gesagt. Nicht lange über den heißen Brei reden. Was gibt's Neues? Erstmal kurz zu meinem Podcast. Wie ihr alle wissen solltet, erreichbar bin ich auf meinem Blog tmttalk.blogspot.com und per E-Mail tmttalk1984@gmail.com. Aktuell gibt es meinen Podcast noch immer nur über meinen Blog. Ich habe die letzten Tage versucht, meinen Podcast auch bei iTunes einzureichen. Leider bisher ohne Erfolg. Ich habe das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich einen goldenen Geistesblitz und es funktioniert. Aber aktuell, wenn ihr mich hören wollt, müsst ihr auf meinem Blog. Gut, das war's mal von meiner Seite. Jetzt fangen wir an mit dem, warum ihr hier seid, mit den Turtles. Als allererstes die News der Woche. In der letzten Episode habe ich erzählt, dass ab 14.06. neue Nickelodeon Turtle-Folgen in den USA laufen. Mit der Episode Turtles in Time. Hat sich anscheinend jetzt doch geändert. Aktuell ist der Stand, dass es erst ab 28.06. neue Folgen gibt, also 2 Wochen später. Schaut derzeit so aus, so schade das auch sein mag. Aber ja, was sollen wir tun? Müssen wir jetzt doch noch ein bisschen gedulden. Ja, hilft ja alles zusammen nichts. Apropos Nickelodeon Turtles. Auf Deutsch kommt die komplette 2. Staffel. Jetzt, da sie ja auf 4 Einzel-DVDs draußen ist, war bei der 1. Staffel auch schon so. Da kam dann eine Gesamtbox der 1. Staffel raus. Jetzt kommt eine Gesamtbox der 2. Staffel raus. Schon ziemlich bald, am 2.7. kommt die komplette 2. Staffel auf DVD. Und wie ich schon in der letzten Episode erzählt habe, die 1. DVD zur 3. Staffel kommt am 6.8. raus. Gut, das waren mal die News zur Nickelodeon-Serie, zu Turtles im TV. Kommen wir jetzt mal zu was ganz anderem. Und zwar, wer den Soundtrack des allerersten Turtles-Films von 1990 kennt, kennt auch die Partners in Crime. Die brachten damals den Superhit TURTLE Power raus. Den Song kennt wohl jeder Turtle-Fan. Und ja, jetzt zum 25-jährigen Jubiläum dieses Songs haben Partners in Crime einen neuen Song rausgebracht. Kann man derzeit nur auf YouTube mit Video ansehen. Keine Ahnung, ob es da noch eine Veröffentlichung gibt oder ob es da ein Album gibt. Was ich da gelesen habe, sie werden jetzt auf Tour gehen. Keine Ahnung. Aber ja, also der Song ist mal draußen auf YouTube mit dem offiziellen Video. Und ist ein ziemlich witziges Video, sogar mit Gastauftritten, unter anderem von Kevin Eastman. Und wisst ihr was? Hören wir einfach kurz mal rein. Also, und los geht's. They can't be stopped, ha! The coolest, smoothest brothers ever walked on a block. You know the gang is green, they're charged and in effect. And when they plan a stand, they command enough respect. If you need backup, they're the ones you should call. Cause they're the best, the others best, in fact they will fall. So if you're ever in trouble, all you have to do is shout it out. And there's no doubt that they'll come running to you. Come on! So Ja, das war jetzt mal ein kurzer Ausschnitt aus Rock the Half Shell von Partners in Crime. Also meiner Meinung nach ein ziemlicher Ohrwurm. Also bei mir ist der Song ziemlich hängen geblieben. Ja, also ich find's cool. Wäre natürlich echt ein witziger Gag, wenn der Song auf dem nächsten Soundtrack, also von Turtles 2, dann drauf wäre. Wer weiß. Ja, also ich finde es witzig. Ist ein Turtle-Song mit viel Bezug auf die Turtles, wenn es so von Text her geht. Ja, also mir gefällt's. So viel dazu. Ja, kommen wir weiter zu den Comic-News. Was kam diese Woche neu raus von den Comics? Als erstes Mal Mutanimals Nummer 4 kam raus. Das Finale der Mutanimals Miniserie. Ja, nur zu empfehlen, also ziemlich coole Sache. Ich werde jetzt nicht allzu viel dazu erzählen, weil ich will ja niemanden spoilern, aber wer es noch nicht kennt, sollte es lesen. Ist echt cool, ist echt gut gemacht, gefällt mir gut. Auch immer wieder so mit kleinen Easter Eggs und sowas. Ja, dann kam noch raus TMNT New Animated Adventures Nummer 23, also der Comic zur Nickelodeon-Serie. Und TMNT Volume 11 Attack on Technodrome, also der Trade Paperback zur Attack on Technodrome Saga, Story Arc, was eben die Hefte 41 bis 44 enthält. Das waren die neuen Comics der Woche. Und was ich noch erfahren habe für die deutschen Turtle Comic Leser, und zwar TMNT Trade Paperback Nummer 7. Kommt am 18.08.2015 raus. Ja, oh ja, na klar, oh ja. Ja, freue ich mich drauf. Wird dann den Krang War Arc enthalten, was, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die Hefte 17 bis 20 waren der regulären Serie. Und ja, wird sicher passen, wie es meiner Meinung nach bei den anderen Trade Paperbacks auch schon gepasst hat auf Deutsch. Ja, noch was zu den Comics. Letzte Woche kam ja der TMNT Ghostbusters Director's Cut raus, habe ich in der letzten Episode davon erzählt. Habe ich auch gesagt, ja, das sind die vier Hefte der TMNT Ghostbusters Crossover Miniserie mit halt Zusatzinfos und so weiter und so fort. Da bin ich scheinbar eine Fehlinformation auferlegen. Sorry dafür. Es ist nämlich nur das erste Heft, also TMNT Ghostbusters Nummer 1 im Director's Cut, also mit Zusatzinfos, mit kleinen Erklärungen und so weiter. Ja, also das nur mal zur Info. Ja. Dann noch kurze Infos, die es gegeben hat zum Film. Wird er noch immer gedreht, also zum zweiten Film. Und zwar wurde die Woche der Schauspieler Connor Fox gecastet. Und er spielt einen Charakter namens Trevor. Ja, ich weiß weder, wer der Schauspieler Connor Fox ist, noch wer Herr Trevor das sein soll. Muss natürlich jetzt niemand besonders sein, kann so ein quasi so ein Typ sein mit zwei Zeilen im ganzen Film. Aber das wurde halt veröffentlicht, wurde Info gegeben und will ich halt euch nicht vorenthalten. Was die letzten Tage aufgetaucht ist, sind Bilder ja, wieder vom Dreh. Gut, die tauchen jetzt fast jeden Tag auf. Aber scheinbar wird dann eine Halloween-Parade gedreht, in der anscheinend nur Mutmaßungen jetzt, so von den Bildern her, die Turtles mal untertauchen. Ja, es ist einfach so eine Halloween-Parade. Typen laufen in Kostümen rum. Zwischendurch huschen scheinbar die Turtles durch. Ich weiß es nicht. Also bitte nagel mich da jetzt nicht fest. Also, das sind nur Mutmaßungen von mir. Das heißt gar nichts. Was ich halt witzig fand, ist, dass bei der Parade auch ein paar Typen durchgelaufen sind. Also einer war verkleidet als Optimus Prime und einer als Bumblebee von den Transformers. Ist ein netter kleiner Gag, denke ich, weil ja, der Regisseur Michael Bay, der Transformers-Filme, ist ja Produzent von den aktuellen TMNT-Filmen. Ich schätze, daher weht der Wind, soll der Gag kommen. Ja, aber das war's dann grundsätzlich auch mit den Infos der Woche, also mit den News, besser gesagt. Ja, und wo wir eigentlich gerade von Filmen reden, kommen wir jetzt zum, sagen wir mal, der Hauptteil der Episode. Und zwar, ja, ich reden wir mal ein bisschen über die Turtle-Filme. Angefangen hat ja alles 1990 mit dem Teenage Mutant Ninja Turtles Film, der erste Film. Kam in den USA am 30.05.1990 raus und der Deutschlandstart war 13.12.1990. Also es war über ein halbes Jahr nach US-Start. Und ja, also mich ärgert es jetzt schon, wenn ich dran denken muss, dass ich beim nächsten Film, so wie beim vorigen Film, auch schon wieder 2 Monate warten muss zwischen US-Start und Deutschland-Start. Und wenn ich jetzt denken muss, ich muss über ein halbes Jahr warten, ich meine, hallo, da kommt doch zu heutigen Zeiten schon die DVD und die Blu-ray raus. Kann man sich schon 2 Monate wahrscheinlich vor Deutschland-Start importieren, bevor der Film ins Kino kommt. Also das muss damals ziemlich krass gewesen sein. Ich habe von den Original 3 Realfilmen habe ich keinen einzigen im Kino gesehen. Die habe ich dann alle erst auf VHS dann später gesehen. Also damals war ich eben noch ein bisschen zu klein für solche Filme. Also damals gab es nur Disney-Filme, die ins Kino gingen. Also der erste Film von 1990 gilt ja für die meisten Turtle-Fans als die beste Verfilmung. Also sie hält sich ziemlich nahe an die Original-Mirage-Comics. Ist so eine Mischung aus der alten Serie, also alten Zeichentrickserie und dem Mirage Comics, hält sich da ziemlich gut die Waage zwischen düsteren Comic-Stories und den Gags der Zeichentrickserie. Und ja, er ist einfach super. Also kannst sagen, was willst, der ist einfach ein wirklich toller Film, also besonders wenn man auch die Vorlagen kennt, wie eben die Turtles gegen den Foot Clan kämpfen, dann flüchten müssen auf die Farm, dann zurückkommen. Also gibt's wirklich viele Reminiszenzen auf die Originalcomics. Regie hat damals geführt Steve Barron. Der war damals eigentlich in erster Linie bekannt als Musikvideoregisseur. Unter anderem hat er Billie Jean von Michael Jackson das Musikvideo gemacht und das meiner Meinung nach kennt ja jeder das Video, ein Take on Me von Aha. Also das war auch Regie Steve Barron. Der war halt damals Regisseur und der hat seine Sache gut gemacht. Und ja, dann Schauspieler war die großartige Judith Hogue als April O'Neil, die, wie ich schon in der letzten Episode erzählte, scheinbar einen kurzen Auftritt haben wird im nächsten Film nächstes Jahr, worauf ich schon sehr gespannt werde, was das sein wird. Dann Elias Koteas, entschuldige, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, als Casey Jones. Josh Bass als Raphael, David Foreman, Leonardo, Liv Tilden, Donatello, Michelangelo Michelangelo. Dann James Saito als Shredder. Und ich finde, also in dem Film hat wirklich jeder seinen Job gut gemacht. Also Elias Koteas war damals, war meiner Meinung nach eine großartige Casey Jones, Judy Fogg, eine großartige April. Also die haben wirklich einen Charakter, den bestehenden Charakter genommen, was Eigenes draus gemacht, und trotzdem ist es noch, also kann man sagen, ja, das ist April, das ist Casey, so wie man sie kennt. Casey halt so so ein bisschen arrogant, ein bisschen überheblich, aber das Herz am rechten Fleck, also so wie man ihn halt kennt. Und ja, also viel gibt es zu dem Film eigentlich nicht zu sagen. Er ist super, er ist, wie gesagt, für die meisten Turtle-Fans noch immer das Nonplusultra, so der beste Turtle-Film. Was zum Beispiel witzig ist, ist, dass Sam Rockwell in dem Film eine seiner ersten Rollen hat. Sam Rockwell kennt man ja inzwischen, ist weltbekannter Schauspieler aus Filmen wie Iron Man 2, ja, Iron Man 2 war es, oder Moon, Hau mich blau, was fällt mir noch ein? The Green Mile hat auch noch mitgespielt, stimmt. Oder aktuell sogar mit dem Poltergeist-Premiere im Kino. Also heutzutage ein weltbekannter Schauspieler, und beim ersten Turtle-Film war er eigentlich nur ein kleiner Ganove, der so 2-3 Szenen hatte. Vielleicht noch kurz nochmal zur deutschen Veröffentlichung. Bei uns hieß der Film ja nur Turtles, der Film, also nicht mal Hero Turtles oder Ninja Turtles, nein, einfach nur Turtles, der Film. Ja, warum auch immer. Und was halt bei diesem Film war und auch beim zweiten und dritten Realfilm, dass es ja erstens mal geschnitten war, also viele Szenen wurden geschnitten, besonders eben Szenen, wo wieder Nunchakos verwendet wurden. Ja, warum auch immer. Wir haben ja eine Vermutung, warum, aber ob das notwendig war. Wobei inzwischen gibt es ja den Film auf DVD und Blu-ray auf Deutsch und ungeschnitten, wo dann eben die geschnittenen Szenen eingefügt worden sind mit Untertiteln. Und was dann noch gemacht wurde, um es, ja, vermute ich mal, kidsfreundlicher zu machen, ist, dass man eben Soundeffekte eingefügt hat. Das heißt eben, also im Original, also im Englischen, also in der US-Fassung, bei den Kämpfen, ja, gibt's ganz normale Kampfgeräusche, wie wenn halt jemand geschlagen wird, wie auch immer. Und im Deutschen wurden dann Soundeffekte eingefügt, mit eben Boing und Zack und was weiß denn ich. Ich muss sagen, also ich, als ich damals eben als Kind die Filme sah, ich kann es nicht anders. Für mich gehörten die Soundeffekte einfach dazu und mich haben sie nicht gestört. Also mich stören sie heute auch noch nicht, weil ich einfach mit denen aufgewachsen bin. Wäre wahrscheinlich anders, wenn ich quasi die Originalfassung eigentlich kenne, dass es das gar nicht gibt. Also dass es das ursprünglich eigentlich gar nicht gab, sondern nur eben für uns eingefügt wurde. Ja, aber das wurde halt damals gemacht, um das Ganze wieder kinderfreundlicher zu machen, schätze ich mal. Kommen wir dann gleich zum nächsten Film. In den USA kam dann am 22.03.1991, also nicht mal ein Jahr nach dem US-Start vom ersten Film, kam schon Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Secret of the Ooze raus. Ja, das ging damals ziemlich schnell. Also ja, die wollten halt wirklich damals als Angst, dass der Turtle-Hype eben abebbt, wollten sie gleich was nachschießen. Und haben nicht allzu lange gewartet, nächsten Film gleich rausgeschossen. Dieser kam dann auch in Deutschland am 18.07.1991 raus. Also diesmal musste man nur knapp 4 Monate warten, bis er rauskam. Hieß dann bei uns Turtles 2, das Geheimnis des Ooze. Und ja, der Film war halt wirklich, was halt viele Eltern und so bemängelt haben, ist, dass der erste Film vergleichsweise düster war. Also er hielt sich teilweise näher an die Comics, war dadurch auch düsterer. Das hat halt wieder mal manchen Eltern nicht so gepasst. Und deswegen haben sie das eben beim zweiten Teil dann abgeschwächt. Der war wirklich dann cartooniger. Die Turtles haben so gut wie nie ihre Waffen verwendet. Und halt, ja, andere Dinge, die sie so gefunden haben. So, ja, Ninja-Kampfwürste. Und ja, es war halt alles, ja, etwas kindischer. Und ja, bekanntesten ist wahrscheinlich, dass in dem Teil eben zwei Mutanten auftauchen, die den Turtles das Leben schwer machen. Raza und Tokka, der Wolf und die Schnappschildkröte. Ja, was sich halt eben viele fragen, ist, warum haben die nicht gleich damals Bebop und Rocksteady verwendet? Aus der alten Zeichentrickserie, die kannte man. Warum gab es da zwei komplett neue Mutanten? Nach meinem Wissen war das damals eben, dass sich Peter Laird und Kevin Eastman dagegen ausgesprochen haben, dass diese zwei Mutanten aus der Zeichentrickserie verwendet werden. Daher hat man zwei neue erschaffen. Ja, und die waren halt auch, ja, ganz anders. Also war, glaube ich, in diesem Fall nicht mal ein Fehler, dass sie da komplett andere Mutanten geschaffen haben, weil, wenn man sich jetzt vorstellt, eben Tokka und Reza in diesem im Film sind ja im Endeffekt geistig auf Kleinkinderniveau. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, die zwei Punk-Mutanten, Bebop und Rocksteady, so, das wäre irgendwie komisch, denke ich mal. Ja, hat schon gepasst. Also, ja, Regie hat beim zweiten Teil geführt Michael Pressman. Was eben auffällt, ist, April wurde ausgetauscht, war nicht mehr Judy Foke, sondern Paige Turco, die auch dann im dritten Teil wieder April spielt. Casey Jones kommt gar nicht vor. Dafür Ernie Reyes Jr. als der Pizzabote, also der kampferprobte Pizzabote Kino. David Warner spielt Professor Jordan Berry. Michelin Sisti und Liv Tilden sind auch wieder zurück als Michelangelo und Donatello. Raphael und Leonardo wurden, also die Schauspieler, ausgetauscht gegen Ken Scott und Mark Casso. Wie beim ersten Teil hat aber Kevin Clash wieder den Splinter gespielt, also die Handpuppe bedient und gesprochen, was eigentlich, ja, wenn wir was sagen, sehr interessant ist. Und eigentlich auch sehr witzig ist, wenn man weiß, dass Kevin Clash eigentlich die Stimme von Elmo aus der Sesamstraße ist. Also, ja, jetzt mal so ein Vergleich. Auf der einen Seite Elmo, hallo Kinder. Auf der anderen Seite der weiße Meister Splinter, hallo meine Söhne. Also Respekt an Kevin Clash. Ja, auch Shredder wurde ausgetauscht. Also im ersten Teil gespielt von James Saito und im zweiten Teil von François Zhao. Und dann eben im großen Finale vom Film, wenn Shredder dann zu Super Shredder wird, wird er gespielt von Kevin Nash, den man im ersten vom Wrestling her kennt und kannte. Ja, der zweite Teil, hat noch immer einen gewissen Beliebtheitsgrad, aber eben nicht mehr so wie der erste, eben weil er eben kindgerechter ist, bunter ist, nicht mehr so an die Comics angelehnt ist, mehr cartoonig ist. Aber ja, ich mag den Film trotzdem noch immer. Und gleich weiter. 1993 kam da ein Teenage Mutant Ninja Turtles 3 raus. Und zwar am 19.03.1993 in den USA und am 19.07.1993 in Deutschland. Wieder einfach nur mit dem Titel Turtles 3. Ja, also wieder, ja, ganz genau 4 Monate dazwischen. Ja, der dritte Teil ist jetzt, ja, der oder einer der unbeliebtesten Teile bei den Fans. Ja, das ist der Teil eben, wo die Turtles in der Zeit zurückreisen, mit Hilfe eines magischen Zepters ins alte Japan reisen, um April zu retten. Und ja, es war halt eben keine bekannten Gegner aus den Comics, also kein Shredder oder ähnliche Charaktere. Es war ziemlich kindgerecht, das Ganze wieder, was halt dann auch vielen Fans sehr übel aufstößt. Ja, Regie führte Stuart Gillard. Und als April war auch wieder, wie gesagt, Paige Turco dabei, die auch schon im zweiten Teil April spielte. Ja, auch Elias Koteas spielte jetzt wieder mit, nachdem er im zweiten Teil eine unerklärliche Abwesenheit, also durch Abwesenheit glänzte, war er im dritten Teil wieder dabei, als Casey und aber auch als Caseys Vorfahre, Whit, der eine weitaus größere Rolle hatte als Casey. Ja, die Schurken im dritten Teil waren eben der Waffenhändler Walker und der Daimyo Lord Norinaga, gespielt von Stuart Wilson und Seb Shimono. Ja, eben, das waren eben neue Charaktere, die man noch nicht kannte. Ja, Mark Casso war als Leonardo wieder dabei, wie schon beim zweiten Teil. Raphael wurde jetzt gesprochen von Matt Hill, gespielt von Matt Hill, sorry. Donatello von Jim Raposa und Michelangelo von David Fraser. Ja. Und ja, was ich noch gar nicht erwähnt habe, im Original wird Donatello in diesem, also im dritten und im ersten Teil gesprochen von Corey Feldman, der ja in den 80ern relativ bekannt war, durch eben Filme wie Gremlins und Lost Boys. Und der in der aktuellen Nickelodeon-Serie Slash spricht, was ich auch ziemlich cool finde. Und der Lord Norinaga, Seb Shimono, spricht in der aktuellen Nickelodeon-Serie dem Murakami-san, also den blinden Restaurantbesitzer, der die Turtles immer mit Pizza Gyoza versorgt. Finde ich auch ziemlich witzig, dass die da quasi wieder zurückgekommen sind zu den Turtles. Ja, aber eigentlich viel mehr gibt es da jetzt auch nicht zum Sagen. Ja, das war dann eben der letzte Teil der Realfilm-Trilogie. Und dann war eben lange Zeit Ruhe. Also es gab dann keine Filme mehr. Also es war eben 1993. Danach war eben bald mal vorbei mit dem Turtle-Hype. Ja, also gab es auch keine Filme. Bis eben 14 Jahre später, 2007, kam dann der Film TMNT ins Kino. Und das war der erste computeranimierte Turtle-Film. War eine lose Fortsetzung der Original-Realfilme. Also Mit lose meine ich eben, also es gibt schon viele Hinweise und Easter Eggs zu den alten Filmen, wenn zum Beispiel in Splinter's Trophy Room das Zepter aus dem dritten Teil sieht oder Shredders Helm oder den Mutagenkanister und solche Sachen, also schon einen Hinweis gibt, aha, okay, das haben die Turtles schon erlebt und so. Aber andere Sachen passen wieder nicht. Also ich meine, gut, sie haben ein neues Lager. Ja, könnte man sich erklären, dass die Turtles halt zwischen dem dritten und diesem Teil sich ein neues Zuhause gesucht haben. Gut, kann man so hinnehmen. Aber eben zum Beispiel, dass eben Splinter hat ja ein Ohr verloren. Also ein Ohr wurde aufgeschlitzt damals von Shredder, als er noch eine Ratte war. Und beim TMNT-Film, beim computeranimierten Film, hat er aber ganz normal beide Ohren. Also da gibt's, die schauen ganz normal aus. Das sind so Sachen. Ja, also man kann es als Fortsetzung sehen, muss er aber nicht. Ja, der kam damals in den USA am 23.03.2007 raus. In Deutschland am 12.04.2007. Also da waren nur 3 Wochen dazwischen. Wobei die Premiere in Österreich war am 4.04.2007, bei der ich dabei war damals. Ja, die war damals wirklich in meiner Heimatstadt, also da habe ich wirklich Glück gehabt. Da gab es damals ein Gewinnspiel und da habe ich 2 Karten gewonnen. Und ja, das war damals wirklich was ganz Tolles, weil es war für mich auch der erste Turtle-Film, den ich im Kino sah. Also die Originaltrilogie habe ich ja nie im Kino gesehen. Wie gesagt, da war ich noch zu jung. Die habe ich dann alle nur auf VHS gesehen. Und dann eben ein Turtle-Film im Kino, das war halt ja was ganz Besonderes für mich. Den war ich dann damals mit meiner Frau. Also damals waren wir noch nicht verheiratet. Aber ja, das war wirklich cool. Ich meine, ja, es war die Österreich-Premiere, es waren jetzt keine Stars vor Ort oder sowas, aber es war trotzdem, man wurde versorgt mit Snacks und Getränken und am Ende gab es noch eine Tiefkühlpizza. War echt cool. Und ja, also den Film finde ich auch nach wie vor klasse. Also er ist technisch gut gemacht. Er ist witzig, die Szenen, die Action-Szenen sind gut inszeniert. Besonders in Erinnerung bleibt eben der Kampf zwischen Raphael und Leonardo, also im Regen. Also das ist wirklich eines der Highlights des Filmes, wenn dann eben der Regen an ihren Körpern herabrinnt und sich voll die Kante geben. Also das ist wirklich super Kampfszenen inszeniert, darf man nicht sagen. Regie hat bei dem Film Kevin Monroe geführt. hat damals ziemlich eng mit Peter Laird zusammengearbeitet an der Story und allen. Und ja, finde ich, hat seine Sache auch gut gemacht. Wobei man eben sagen muss, ja, es ist im Endeffekt die Hauptgegner, also Max Winters und die 4 Steingeneräle waren wirklich wieder Originalcharaktere, die gab es vorher noch nie, aber es gab eben der Foot Clan, der im Deutschen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, der im Deutschen wie auch in der Originaltrilogie nicht Foot Clan, sondern Foot Gang hieß. Warum sie das abgeändert haben, keine Ahnung. Vielleicht klang Clan zu sehr nach einer Sekte. Aber eben Foot Clan oder Foot Gang war wieder dabei. Und Karai hatte ihren ersten Filmauftritt. Shredder kam nicht vor. Wobei eben am Anfang des Films wurde er erwähnt. Dass die Turtles ihn besiegt hatten. Und am Ende des Films gab es dann eben eine Szene, wo eben angedeutet wurde, dass eben Shredder wiederkommen könnte. Leider wurde dann eben nie was draus, dass es da einen zweiten Teil gibt. Ja, was ich schade finde. Hätte mich interessiert, was da noch gekommen wäre. Ja, die Turtles wurden gesprochen von James Arnold Taylor als Leonardo, Mikey Kelly als Michelangelo, Nolan North als Raphael und Mitchell Whitfield als Donatello. Wobei eben Nolan North ist auch wieder so einer, der kam auch wieder zurück für die aktuelle Nickelodeon-Serie. Der ist nämlich die Stimme der Krang. Dann, ja, Max Winters wurde gesprochen von Patrick Stewart. Splinter wurde gesprochen von Mako, der die Premiere des Films aber nicht mehr erlebt. Also das, was einer seiner letzten Filme, wo er noch mitgewirkt hat. Also man kennt ihn vielleicht aus Filmen wie Conan der Barbar oder er sprach auch bei Avatar und eben. Das war damals wirklich, es wurde verkündet, Mako spricht Splinter. Und am nächsten Tag hieß dann, Mako ist verstorben. War eine traurige Sache. Aber ja, aber er hat es gut gemacht. Also er hat dem Ganzen einen ganz eigenen Twist gegeben, also Stimme von Splinter. Ja, darf man aber nichts gegen sagen. Also hat es wirklich gut gemacht. Dann eben Casey wurde gesprochen von Chris Evans, den man jetzt wohl am ehesten kennt als Captain America. April wurde gesprochen von Sarah Michelle Gellar, die man wohl am besten kennt als Buffy. Dann noch Lawrence Fishburne war der Erzähler, also der so das Intro gesprochen hat. Ja, kennt man auch wieder, am ehesten als Morpheus aus der Matrix-Trilogie. Was gibt's noch? Karai wurde gesprochen von, ja, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, Xi Chang, die man wohl am ehesten aus Filmen kennt wie die Geisha oder Tiger and Dragon. Ja, was auch wieder unter. Es ist so faszinierend, wie viele Leute eigentlich zu Nickelodeon, also von alten Turtle-Projekten zur aktuellen Nickelodeon-Serie wieder zurückgekommen sind. Nämlich Kevin Michael Richardson sprach den General Argyla. Und in der aktuellen Nickelodeon-Serie ist Kevin Michael Richardson die Stimme von Shredder. Also, ja, wie gesagt, das ist witzig, wie viele Leute da immer wieder doch wieder zu den Turtles zurückkommen. Ja, das war eben der 2007er Film. War leider nicht so erfolgreich wie erhofft. Er hatte schon Platz 1 in den USA für eine Woche, aber spielte nicht so viel ein wie erhofft. Also deswegen, also aus der Fortsetzung wurde dann auch nie was. Ja, und die Imagine Studios, die eben den Film geschaffen hatten, gingen dann auch bald mal pleite. Ja, wie gesagt, hätte mich schon interessiert, was da noch gekommen wäre, wenn es dann einen zweiten Teil gegeben hätte. Aber ja, als alleinstehender Film ist er auch gut. Ich mag ihn gern. Ja, und dann war dann eben damals, 2009, eben der Verkauf der Turtle-Rechte an Viacom Nickelodeon, wozu eben auch Paramount Pictures gehört. Und Paramount Pictures hat dann eben 2014, also letztes Jahr, einen neuen Turtle-Film, einen neuen Turtle-Real-Film rausgebracht. Wie wir alle wissen, ja, ein Real-Film. Die Turtles sind computeranimiert und Splinter und ja, also so ein Mix aus Real und computeranimiert. Kam am 8.8.2014 raus. In Deutschland am 16.10.2014 und ja, waren halt 2 schwierige Monate, dass man da versucht, eben spoilerfrei zu bleiben. Also in Foren und sowas musste man echt aufpassen, dass man nicht zu viel gespoilert wird. Ja. Und die Deutschland-Premiere war damals am 5.10.2014. Und da durfte ich damals dabei sein. Also das war wirklich ein Highlight. Da wurde ich wirklich eingeladen, also über das Teenage Turtles Forum, das deutsche Forum, über das ich aktiv, in dem ich aktiv bin, wurde ich kontaktiert damals. Ja, es gibt eine Premiere und möchtest du nicht dabei sein? Und ja, es war halt eine Sache, die Premiere war in Berlin und ich musste halt rausfahren, war eine 12 Stunden Zugfahrt, aber als ich dann drüben war, das war es absolut wert. Also es war wirklich eine Hammer-Premiere. Dass man bei sowas dabei sein darf, wo eben auch Megan Fox und Will Arnett vor Ort waren. Ich meine, ich durfte ihnen leider nicht die Hand schütteln, aber ich sah sie auf der Bühne den Film ankündigen und auch eben die Produzenten waren vor Ort. Und dann durften wir eben als erste im deutschsprachigen Bereich einen Film sehen. Also das war wirklich ein Highlight. Also da über diese Premiere werde ich, denke ich mal, sicher nochmal einen eigenen Podcast machen, wo ich eben genau erzähle, was dort abging und so. Ja, das war wirklich ein Highlight meiner Turtle-Fan-Karriere. Ja, Regie führte bei dem 2014er Film Jonathan Liebesman, der eben auch Filme machte wie Zorn der Titanen, ja, wie hieß der Film? Papa in Invasion Battle Los Angeles. Ja, Megan Fox spielte April O'Neil, Will Arnett, Verne Fenwick. Turtles Alan Richardson spielte Raphael, Noel Fisher Michelangelo, Pete Plosek spielte Leonardo und Jeremy Howard Donatello. Wobei eben warum auch immer Pete Plosek nur Leonardo spielte, also im Motion Capturing, aber gesprochen wurde er von Johnny Knoxville. Warum? Wissen wir nicht genau, warum nur er, warum die anderen Turtles schon gespielt und gesprochen. Keine Ahnung. Splinter wurde gespielt von Danny Woodburn und auch wieder gesprochen von Tony Shalhoub, den man wohl am besten kennt als Monk. Auch wieder, warum wurde er gesprochen, warum wurde von wem anders gesprochen als gespielt, können wir nicht sicher sagen. Ja, wer noch? William Fichtner spielte Eric Sachs, der eben mit Shredder, gespielt von Tohoru Masamune, so, zusammenarbeitete. Ja, Karai kam auch in dem Film vor, gespielt von Minoru Nouchi. Ja, es gab eben noch ein paar andere. Zum Beispiel Whoopi Goldberg hatte einen kurzen Auftritt als Bernadette Thompson, Chefin von April. Und ja, bei dem Film gehen die Meinungen wirklich sehr auseinander. Also einige sagen, ja, das ist wirklich ein großer Spaß, der Film, weil, also meiner Meinung nach, er ist witzig. Also es sind wirklich einige Gags drin, besonders eben Mikey hat einige Sprüche drauf, wo man wirklich laut lachen muss. Die Action ist wirklich meiner Meinung nach großartig inszeniert. Also die Kampfszenen, ja, wird viel mit CGI gemacht, aber was gemacht wurde, schaut wirklich Hammer aus. Ja. Aber eben, dann gibt es eben wieder, aber wie gesagt, die Meinungen sind so geteilt. Für viele ist der Film eben ein Tiefpunkt für Turtle-Filme. Daher wirklich, also es wurde wirklich viel verändert. Also die Turtles sind viel größer als bekannt, sehen total anders aus, als man es eigentlich kennt, sind viel stärker. Es ist halt sehr, sehr, sehr, wie soll ich sagen, actionlastig, also auf moderne Actionfilme alias im Stil von Transformers. Und das halt vielen übel aufgestoßen. Ja, ich meine, es gibt auch noch meiner Meinung nach wirklich genug Hinweise und Easter Eggs, die für alte Turtle-Fans sind, also die den Nicht-Turtle-Fan nicht so mitkriegt. Ja, wenn man, wenn, was sage ich denn? Wenn zum Beispiel Eric Sachs sagt, ja, wir haben mit Schildkröten experimentiert und wir haben uns eigentlich zuerst überlegt, sollen wir nicht mit Hasen experimentieren? Ist das zum Beispiel ein Easter Egg, was auf Usagi Yojimbo hinweist, der ja immer wieder Crossover mit den Turtles hat. Solche Sachen. Zum Beispiel ganz am Anfang, das Intro ist gezeichnet und das sieht man wirklich, als Fan erkennt man das wirklich, also da hat Kevin Eastman was damit gemacht, das ist absolut sein Stil. Also wirklich so, ja, die Fans wurden nicht vergessen, aber eben trotzdem, es ist ja. Ja, der Film ist nicht für jeden, kann ich verstehen. Also, wie gesagt, also mir hat er gefallen und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, der eben in den USA am 3.6.2016 rauskommt, der jetzt eben gerade gedreht wird, wie gesagt. In Deutschland kommt er voraussichtlich am 11.8.2016 raus, also wieder mal müssen wir 2 Monate warten. Ja, was sollst du machen? Wie gesagt, wird gerade gedreht. Regie führt dieses Mal Dave Green, den man jetzt noch nicht so kennt. Hat bis jetzt erst eigentlich nur einen Film gemacht, Earth to Echo. Habe ich nicht gesehen, ist so ein Science-Fiction-Film für die ganze Familie. Ja, hat noch nicht viel gemacht. Also das ist jetzt quasi wird sein Blockbuster werden. Die Turtles werden wieder von denselben gespielt. Alan Richardson, Raphael, Noel Fisher, Michelangelo und so weiter. Megan Fox ist wieder als April O'Neil dabei. Will Arnett wieder als Vern Fenwick. Ja, es gibt halt in diesem Teil wird es dann viele neue Gesichter geben. Stephen Amell wird als Casey Jones auftauchen. Dann eben Tyler Barry wird Baxter Stockman spielen. Baxter Stockman sollte ja eigentlich schon im ersten Teil auftauchen. War auch gecastet als der Schauspieler wie hieß er jetzt nochmal? Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Todd K. Freeman? Okay, nagel mich da jetzt nicht fest. Ich hab's jetzt nicht genau im Kopf. Aber eben, also beim K. Todd Freeman, so heißt er. Sorry. Ja, er hätte schon im ersten Teil eine größere Rolle spielen sollen. Kam dann irgendwie nicht dazu. Also man in einer Szene im Labor sieht man einen im Hintergrund, das könnte er sein, ist er vielleicht auch nicht, wer weiß es. Also ja, aber jetzt wirklich im zweiten Teil, gespielt von Tyler Barry, soll Baxter Stockman endlich mal in einem Film auftauchen. Shredder, klar, ist auch wieder dabei, wird diesmal aber gespielt vom Brian T., bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht, sorry. Was ich eben sehr interessant finde, also bei den Set-Fotos und so sieht man, also beim ersten Teil war eben Shredder, sah ziemlich ähnlich aus dem Nickelodeon-Shredder, also so Glatze vernarbt und so. Und jetzt eben bei den Set-Fotos, hat er Haare, hat sogar einen Bart. Also schaut ganz anders aus. Bin ich gespannt, wie sie das erklären, ob das jetzt ein anderer Shredder ist, ob das jetzt irgendwie, ich weiß es nicht. So wie auch Karai ist wieder dabei, wird diesmal aber gespielt von Brittany Ishibashi. Und ja, Und worauf ich persönlich ziemlich gespannt bin, wie sie die inszenieren werden. Bebop und Rocksteady werden dabei sein beim zweiten Teil, gespielt von Gary Anthony Williams als Bebop und dem Wrestler Sheamus als Rocksteady. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie inszeniert werden aller der aktuellen IDW Comics, dass sie zwar ja nicht die hellsten sind, aber ja, sau stark. Und damit meine ich also, die reißen eine Wand nieder ohne was, denen fällt mal ein Haus auf den Kopf und die putzen sich ab und stehen wieder auf. Also da bin ich sehr gespannt, wie sie die beiden inszenieren werden. Ja, und das war es eigentlich dann von den Filmen. Ja, vom ersten Film bis zum zukünftigen Film. Mal eine kurze Übersicht gegeben. Und ja, also das war jetzt der Hauptteil meiner Episode diesmal. Was uns zum nächsten Segment bringt. Und zwar kommen wir zum Character of the Day. Ich glaube, hier muss ich jetzt kurz mal was dazu sagen. Ich mache das nämlich so, ich will das wirklich, versuche das wirklich random zu halten, also wirklich zufällig einen Charakter auszuwählen, damit es nicht zu offensichtlich wird, dass man sagt, ja, jetzt rede ich mal über Leonardo, heute rede ich über Splinter. Also mir wirklich so teilweise auch obskure Charaktere erwischt, mache ich das im Endeffekt so, ich gehe auf die Turtlepedia-Seite, klick auf Random Page und klick so oft auf Random Page, bis ich dann bei irgendeinem Charakter lande. Und ja, das ist dann halt mein Character of the Day. Was mich jetzt nämlich dazu bringt, weil sonst würdet ihr euch wahrscheinlich fragen, wie ist er denn auf den jetzt gekommen? Und zwar mein Character of the Day ist Gosei Hatsumi. Gosei Hatsumi tauchte nur einmal auf, und zwar im TMNT Volume 1 Nummer 9 von den Mirage Comics. War. Ja, das ganze Heft spielte vor der ja vom ersten Heft, also war so spielte ein paar Jahre davor. Da waren es die Pre-Teenage Mutant Ninja Turtles und die Story lief darauf hinaus, dass eben Splinter von Gosei Hatsumi kontaktiert wurde über die Astralebene, weil er lag in Japan im Sterben und der Gosei Clan war damit quasi ja zum Aussterben verdammt. Er hatte zwar einen Sohn, Kenshi, also Gosei Kenshi, der aber ein Verbrechensimperium hatte und nach der Aussage von Gosei Hatsumi war er verloren, aber er hatte noch einen Enkel, Hattori, und er wollte eben, dass er die Linie weiterführt. Und den Geist des Gosei-Clans weiterführt. Und dafür mussten aber Splinter und Hatsumi die Körper tauschen, also seinen Geist, den Geist austauschen, was sie dann auch machten. Und ja, Gosei Hatsumi im Körper von Splinter brach dann mit den Turtles eben auf zur Mission, um den Geist an Hattori weiterzugeben. Sie trafen dann auch dort ein, wobei eben dann aber Kenshi getötet wurde, weil dann tauchten ein paar Ninjas auf, die von ein paar Geschäftspartner von Kenshi beauftragt wurden. Wie gesagt, Kenshi wurde getötet und dann trat Splinter an Hattori heran und nach zuerst Unglaub wusste er nicht, was er da was von halten soll. Zuerst stirbt sein Vater, dann steht auf einmal eine Rieseratte vor mir. Aber im Endeffekt, empfing dann den Geist des Gosei-Clans und was dann eben dazu führte, dass er auf einmal die Gedanken und die Erinnerung der gesamten Linie hatte. Und dann tauchte eben noch ein Ninja auf, den die Turtles quasi übersehen hatten, den aber dann Hattori ja mit Leichtigkeit besiegen konnte. Er hatte das ganze Intus. Er hatte auf einmal die Geister von Kriegern, von Künstlern in sich. Und ja, jetzt musste er eben quasi das Gosei-Imperium dann wieder aufbauen. Hattori tauchte später dann wieder auf bei den Turtles und lebte noch weitere Geschichten. Aber Gosei Hatsumi starb dann wirklich kurz danach in Japan. Also kurz nachdem Splinter und er wieder einen Körper zurückgetauscht haben, starb er dann. Ja, das war Gosei Hatsumi, mein Character of the Day. Was uns jetzt eigentlich zum Ende dieser Folge führt. Also das war dann im Endeffekt Episode 3 von TMNT der Talk. Ja, wie gesagt, ihr könnt mich erreichen, kommentiert die Episoden, ich würde mich freuen, auf tmnttalk.blogspot.com oder schreibt mir ein Mail, würde mich auch freuen. Also schreibt mir, was ihr wollt, Fragen, soll ich irgendwas Spezielles erzählen, möcht ihr irgendwas wissen, habt ihr Fragen an mich oder meint ihr, könnte ich irgendwas besser machen, könnte ich irgendwas schlechter machen, na gut, das werde ich vielleicht nicht. Ja, egal was, schreibt mir, es würde mich freuen, unter tmnttalk1984@gmail.com. Und ja, wie gesagt, also kommen wir jetzt zu Ende der Episode 3 mit dem Random Quote of the Day. Und zwar: Halt, warten Sie, April, das ist zu gefährlich für Sie, ist es. Sie werden keine 5 Minuten in der Pizzeria überstehen. Also sowas Markiges sage ich zu gerne. Ja, und wieder mit diesen Worten der Weisheit entlasse ich euch in die Nacht. Hat mich gefreut, das war Episode 3 und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, gute Nacht, liebe Leute, und ciao, macht's gut.